Kundgabe 5684. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.05.1953. Gottes übergroße Liebe. Meine alles überwältigende Liebe ergreifet die Menschen und sucht sie zu retten. Und ein großes Heer seliger Geister steht mir bei, weil gleichfalls übergroße Liebe sie dazu drängt. Denn mein Erlösungswerk, woran sich auch diese seligen Geistwesen beteiligen, ist ein reines Liebeswerk. Denn ich will nicht besitzen, sondern geliebt werden von dem, was ich selbst übermächtig liebe. Nur meine Liebe verlangt nach meinen von mir einst abgefallenen Geschöpfen, weil diese aus meiner Liebe hervorgegangen und in ihrer Ursubstanz pur Liebe sind und weil Liebe stets nach Liebe verlangt. Und so auch erfasse ich alles von meinem Liebegeist Beseelte und ich suche den in ihnen glimmenden Liebefunken anzufachen zu einer Flamme, die mir unweigerlich entgegenschlagen wird, wenn sie einmal entzündet ist und auflodert, also zum Leben erwachet. Denn Liebe ist Kraft, die zur Tätigkeit antreibt. Und Tätigkeit ist Leben. Und daher werde ich immer sein, wo meiner gedacht wird. Und meine Liebeflamme schlägt über einer Gemeinde zusammen, die mich liebt und mich bezeugt, die mich zu verherrlichen sucht. Meine Gegenwart ist euch gewährleistet, wo mein Name gläubig ausgesprochen wird. Denn schon, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Und darum segne ich, die mich verkünden, die mir den Weg ebnen, der zum Herzen meiner Kinder führt. Meine Liebe ist übermächtig und nur durch mein Gesetz von Ewigkeit gebunden. Ansonsten meine Liebekraft wahrlich einen jeden überwältigen würde. Doch diese Liebe solltet ihr dereinst verspüren dürfen, wenn euer Herz fähig ist zur Erwiderung meiner Liebe. Wenn ihr alle Schlacken abgelegt habt und eure Seele so kristallisiert ist, dass sie meine Liebestrahlung vertragen und die Liebekraft nun nützen kann. Wenn eure Seele selbst zur Liebe geworden ist, die sich nun mit mir zusammenschließt. Jeder Arbeiter in meinem Weinberg, der mir Seelen zuführt, der ihre Herzen anrühret, auf das sie erwachen und den suchen, der sie übermächtig liebt und gewinnen will, kann meines reichsten Segens gewärtig sein. Denn er tut mir selbst ein Liebeswerk an, er schenkt mir meine Kinder zurück, die ich verloren habe, durch die Lieblosigkeit dessen, der zu meinem Gegner wurde. Jede zurückgekehrte Seele erfreut mein Vaterherz und lässet meine Liebe stets inniger werden zu meinen Geschöpfen, die ihren Vater verloren haben und ihn wiederfinden müssen, wollen sie selig werden. Und alle meine Helfer im Himmel und auf Erden erfreuen sich an jedem Werk, das der Erlösung dieser Geschöpfe aus der Fessel meines Gegners gilt. Alle meine Helfer stehen euch bei, so ihr emsige Weinbergsarbeit verrichtet. Sie stehen segnend neben euch. Sie harren meiner Befehle und führen sie aus, auf dass die Kraft Gottes offenbar werde, auf dass mein Wirken, meine Liebe und Allmacht erkannt werde von allen denen, die mich suchten und mich nun gefunden haben. Sie werden mich ewiglich nicht mehr verlieren, denn meine Liebe hält sie nun gefangen. Doch meine Fessel in Liebe ist Seligkeit, der sie nun nimmermehr entfliehen wollen. Amen.